hier und da komm ich auf die Idee, einen anderen Weg zu gehen, mal verspielt und mal gefasst. Manchmal macht mir der Nase nach einfach das unbeholfene Spaß. Beweg mich gerne in meinem Kreis, doch jeder noch so kleine Teich sollte verbunden sein zum Meer. Immer wenn ich was Neues ausprobier, lauf ich wie barfuß über Glas. Doch ich fühl mich federleicht, weil es sich fast immer lohnt. Und so erscheint es nicht, so bleibt wie es ist, fast schon wie gewohnt. Wenn mich das Neue dann berührt, tanze ich zuerst für mich allein, dann mach ich all die anderen wahr. Doch immer wenn was neu beginnt, sagt auch etwas in mir, das war's. Yeah, yeah, yeah. Doch ich fühl mich federleicht, weil es sich fast immer lohnt. Und so erscheint es nicht, so bleibt wie es ist, fast schon wie gewohnt.